Rosenblümchen und ein bisschen zartes Grün sind das Sinnbild stiller Liebe, darum schenke Veilchen, kleine blaue Veilchen, wenn du nicht gern sagen willst, was du denkst und fühlst. So manches kleine Veilchen bleibt immer versteckt und manche stille Liebe wird niemals entdeckt. Drum schenke Veilchen, kleine blaue Veilchen, wenn du nicht gern sagen willst, was du denkst und manche stille Liebe wird niemals entdeckt. Drum schenke Veilchen, kleine blaue Veilchen, wenn du nicht gern sagen willst, was du denkst und fühlst.